Wir übertragen aus Berlin die Eröffnungssitzung des neuen Reichstages. Der einstige Zuschauerraum der Krolloper, vereinigt mit der Bühne, bildet auch heute den Plenarsaal für die Reichstagssitzung. Noch harrt der von Verbrecherhänden in Brand gesetzte Plenarsaal des Reichstagsgebäudes der Wiederherstellung. Aber die Sühne für diese Brandstiftung wird in kurzer Zeit vor dem Reichsgericht erfolgen. Der erste parteifreie Reichstag beginnt in dieser Stunde. Des Führers Worte geleiten die Eröffnungsfeierlichkeit. Der neue Reichstag wird die Aufgabe haben, mit seiner Autorität die große Aufbauarbeit der nationalsozialistischen Staatsführung zu unterstützen und lebendige Verbindung zum Volke sein. Dieser Reichstag wird dem Volk und allen Vorbild sein. Das Haus ist dicht gefüllt. Die Sitzreihen des letzten Reichstages im Mai dieses Jahres mussten erweitert werden. Gab die Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 12 Abgeordneten der NSDAP Sitz und Stimme, so sitzen heute 661 Abgeordnete des parteilosen nationalsozialistischen Staates als Volksvertreter im Plenarsaal. Vom Alterspräsidenten, dem ehrwürdigen General, Parteigenossen von Litzmann, bis zum jüngsten Abgeordneten, dem 25-jährigen Staatsrat Paul Wegener, umfasst dieser Reichstag alle Schichten, alle Stände, alle Berufe. Dieser Reichstag verkörpert die Volksgemeinschaft. Keine Frau sitzt als Abgeordnete in diesem Volksreichstag.